Es tat gut, einmal der Jäger zu sein und nicht der Gejagte. Ich verfolgte die Männer, die sich im Gänsemarsch die linke Schulter, um nicht die Orientierung zu verlieren oder über nutzlos gewordene Schienen zu stolpern, nahe an der Wand vor mir herbewegten, mit einem großzügigen Sicherheitsabstand durch die verwaisten Gänge. Sie machten es mir nicht besonders schwer. Unter der Last ihrer vollgepackten Rucksäcke und jeder von ihnen mit mehreren ebenso vollgestopften Taschen behangen, waren die drei weder in der Lage, sich besonders schnell durch die Dunkelheit zu bewegen, noch musste ich besonders leise sein, denn ihr eigenes Keuchen machte es den Männern unmöglich, meine Schritte zu hören. Man merkte sofort, dass die Männer hierher gehörten, denn sie bewegten sich mit ziemlicher Sicherheit durch die Tunnel des Frankfurter U-Bahn-Netzes, das Iwans Gemeinde auf vielfältige Weise mit dem Rest der zerstörten Stadt verband. Nur dann und wann ließ derjenige, der voranging, seine Taschenlampe für einige Sekunden aufblitzen, damit sie sich orientieren konnten, aber dieses kurze Leuchten reichte mir, um ihre Umrisse zu erkennen und den Abstand zwischen uns konstant zu halten. Ich konnte nur hoffen, dass die Lampe auch ein weiteres Mal aufblitzen würde, um mir den Punkt zu markieren, an dem die drei Diebe das U-Bahn-Netz verlassen würden. Um meine Sicherheit machte ich mir momentan wenig Sorgen. Zum einen hatte mir Stummelzahn, wie bereits früher angeordnet, meine Ausrüstung vollständig übergeben, als er mir Iwans Befehl, den Tunnel zu überwachen, überbracht hatte, und zum anderen fand ich in meinem Rucksack neben Verbandszeug, Desinfektionsmittel, einer Taschenlampe und Reservebatterien in ein schmutziges Stück Stoff eingeschlagen, noch 9 Bolzen für die Armbrust, die ich schussbereit an einem zerschlissenen Riemen über der Schulter trug. Auch meine Machete und mein Messer hatte ich wieder bei mir. Was aber erheblich mehr zu meinem Selbstvertrauen beitrug, war die Tatsache, dass die drei Männer vor mir zwar bewaffnet waren, aber dass sie alle so dermaßen schwer mit Diebesgut beladen waren, dass ich, falls sie mich tatsächlich durch einen dummen Zufall entdecken sollten, schneller das Weite gesucht haben würde, als sie ihre Gewehre in Anschlag bringen konnten. 30 Minuten zuvor hatte ich im Schatten eines Zeltes auf den U-Bahn-Gleisen, dort, wo die Versehrten untergebracht waren, denen Iwan Obdach gewährte, versteckt, nur die Umrisse der Waffen erahnen können, als die drei sich in die Tunnel davonstahlen. Dennoch war ich mir ziemlich sicher, dass es sich um Karabiner oder geplünderte Sportwaffen handelte und nicht um Exemplare der Sturmgewehre, die ich entdeckt hatte und die Iwan sich inzwischen unter den Nagel gerissen und an seine Jungs verteilt hatte. Auch die drei vor mir im Tunnel trugen die rote Armbinde, die diejenigen Männer kennzeichnete, die das besondere Vertrauen des hünenhaften Osteuropäers genossen, und umso schwerer musste der Verrat wiegen, den sie an ihm begingen. Zumindest aus seiner Sicht. Ich persönlich war mit Iwans Eigentum nicht so knauserig. Schließlich taten sie genau das, das Wanda und ich auch tun wollten, sobald wir uns genug Handlungsspielraum verdient hatten. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, was er mit den Männern anstellen würde, wenn ich zurückkehren und ihm Bericht erstatten würde. Aber zuerst musste ich herausfinden, wohin sie die Lebensmittel, die Ausrüstung und die Munition brachten, die sie sich unter den Nagel gerissen hatten. Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als der vorderste der Männer einmal mehr für einen Moment seine Taschenlampe einschaltete und mir auf diese Weise unwissentlich die Stelle markierte, an der sie einen Notausgang aus dem U-Bahn-Netz nahmen, um an die Oberfläche zu gelangen. Ich hoffte inständig, dass sie mir die Verfolgung in den Straßen genauso einfach machen würden wie hier unten in den Tunneln. Als das Licht der Lampe wieder erloschen war, zählte ich bis 10. Dann beschleunigte ich meine Schritte, um den Vorsprung, den sie hatten, nicht zu groß werden zu lassen, denn ich durfte es mir nicht erlauben, sie zu verlieren. Ebenfalls meine linke Schulter dann und wann gegen die Tunnelwand drückend, um mich zu vergewissern, dass sie noch da und ich nicht in die Mitte des Tunnels abgedriftet war, hastete ich ihnen hinterher. Als ich nach einer kleinen Weile der Meinung war, dass sie das unterirdische Bahnnetz verlassen haben mussten, wagte ich es, meine eigene Lampe anzuknipsen. Ich konnte sehen, dass auch ich bis auf wenige Meter an den Notausgang herangekommen war und schickte mich an, die verwitterten Betonstufen hinaufzusteigen. Noch während ich die Lampe wieder ausschaltete und die Armbrust von der Schulter nahm, dachte ich einmal mehr über die vergangenen Ereignisse nach. Die Zeit, in der Wanda, Mariam und ich in unserem Zelt, das verglichen mit den allgemeinen Verhältnissen in Iwans Lager eine Art goldenen Käfig darstellte, zur Tatenlosigkeit verdammt waren, schien sich endlos hingezogen zu haben, und neben Leibesertüchtigungen, improvisierten Schulunterricht für die kleine Mariam und irgendwie wortkargen und aufs Nötigste beschränkten Gesprächen zwischen Wanda und mir, hatte sich nur eine erdrückende Langeweile in mein Gehirn gebrannt. Ich weiß nicht, ob es Iwans Absicht gewesen war, aber als er mich dann schließlich auf die erste Patrouille hatte mitnehmen lassen, war die Erleichterung, die ich spürte, überwältigend. Endlich raus aus dem verdammten Zelt, endlich damit beginnen, unseren Plan in die Tat umzusetzen. Ich wusste genau, dass es Wanda genauso sehr unter den Fingern brannte, wahrscheinlich sogar noch mehr als mir. Aber ich konnte nichts tun, um ihr zu helfen. Iwan betrachtete sie nicht als relevant, sondern lediglich als Mittel, um sich meine Mitarbeit zu erpressen. Und so war sie mehr oder weniger zur Tatenlosigkeit verdammt. Mir war klar, dass diese ersten Patrouillen ein Test waren und das stetig wechselnde Team nicht nur den Auftrag hatte, diese oder jene Straße zu bewachen oder den Hohlbeinsteg oder die Tunnel zu sichern, sondern dass die Männer vor allem anderen auch Anweisung hatten, mir auf den Zahn zu fühlen. Ich gab mich zuerst wortkarg und unwillig, reagierte auf Provokationen nur mit einem Schnauben oder mit, wie ich hoffte, bösen Blicken. Von diesen Provokationen gab es reichlich und meistens zielten sie auf Wanda ab. Als ein schmächtiger, rothaariger Kerl, dessen Namen ich nicht mehr weiß, in Aussicht stellte, dass sich mehrere von Iwans Jungs, Wanda und auch Mariam vornehmen wollten, während ich mit einer anderen Gruppe auf Patrouille war und es wagte, mich direkt zu fragen, wie es sich wohl anfühlte, nichts dagegen tun zu können, hatte ich ihm bereits mehrere Zähne ausgeschlagen und das Jochbein mit einer blechernen Feldflasche zertrümmert, bevor es seinen Freunden gelang, mich zurückzuhalten. Er hatte einen Nerv getroffen, denn ich war tatsächlich mehr als besorgt und über die Gebühr angespannt ob der ganzen Situation. Und so hoffte ich, während ich ihm nachblickte, wie er gedemütigt, schmerzgebeugt und allein zurück zum Lager im Hauptbahnhof geschickt wurde und ich mit den restlichen Männern auf Posten blieb, dass die Hunde, die in den letzten Wochen zu einem immer größer werdenden Problem wurden, das Blut, das aus seinem zerschlagenen Gesicht tropfte, riechen und den verdammten Scheißkerl in Stücke reißen würden. Und tatsächlich, bisher hatte ich den Mann nicht wiedergesehen. Langsam meinte ich dann, das System in Ivans Prüfungen zu verstehen, denn das nächste Team seiner Jungs, mit dem ich rausgeschickt wurde, gab sich gänzlich anders. Als ob ich Ivan bewiesen hätte, dass mir tatsächlich an Wanda lag und er mich durch sie in der Hand hatte, versuchten die Männer jetzt, sich mit mir zu verbrüdern, fragten nach meiner Vergangenheit, murrten über Ivans Führungsstil, gaben abfällige Kommentare über die Versehrten auf den Gleisen von sich und so weiter. Ich war mir bewusst, dass jede meiner Reaktionen direkt zum Ivan oder seinem Hauptmann Rolf weitergetragen werden würde, und ich gab ihnen, was sie hören wollten, und blieb dabei so nah an der Wahrheit wie möglich. Ja, ich sei nicht glücklich über meine Situation, aber ich wusste, dass ich es auch schlechter hätte treffen können. Der Ivan nötige mir widerwilligen Respekt ab, wie er das Leben in seinem Lager lenkte, und am Ende mochte es so sein, dass ich ihm wirklich mein Leben verdankte. Von meinen Fluchtplänen freilich ließ ich nichts verlauten, im Gegenteil, je größer die Zahl der absolvierten Einsätze mit seinen Jungs, desto mehr taute ich auf, und dann und wann lachte ich auch mit den anderen über diesen oder jenen zotigen Witz, und ab und an trank ich auch mit meinen Kameraden, statt wie zuvor sofort zu Wanda und Mariam ins Zelt zurückzukehren. Meine Waffen musste ich bei Betreten des Lagers immer noch an Stummelzahn abgeben, der sie, wie immer, kleine Gemeinheiten nuschelnd in Empfang nahm und stets zu wissen schien, wann wir zurück sein würden und welchen Eingang wir nahmen. Nach den Einsätzen berichtete ich Wanda und Mariam, was ich erlebt, gesehen und über den politischen Mikrokosmos, in dem wir uns befanden, gelernt hatte. Zum Glück waren die Patrouillen selbst meistens recht ereignislos und bis auf wenige Zusammenstöße mit Mitgliedern anderer Gruppen, die ohne Tote oder ernsthaft Verletzte auf irgendeiner der beiden Seiten verliefen, beschränkten wir uns darauf, bei Gelegenheit die wilden Hunde zu dezimieren und das uns anvertraute Gebiet im Auge zu behalten. Anfangs waren Wanda und Mariam jedes Mal überglücklich, mich an einem Stück wiederzusehen, aber über die Wochen hatte sich dann eine gewisse Routine eingestellt, und bald war es fast, als würde ich morgens zur Arbeit gehen und am Abend wiederkommen. Mariam freute sich zwar immer, mich zu sehen, aber Wanda setzte ihre erzwungene Untätigkeit immer mehr zu, und schließlich, nachdem sie mich nach meiner Rückkehr für einige Stunden ignoriert hatte und ich mich müde auf meiner Liege ausgestreckt hatte, gab sie ihrer Frustration Ausdruck. Ob ich einer von denen werden würde, ob ich unseren Plan vergessen hätte, ob ich Da Silva und seine Häscher vergessen hätte, denn falls das so sei, würde sie sich den Weg aus dem Lager freischießen und wäre nicht traurig, falls ich dabei im Weg stehen sollte. Ich versicherte ihr, dass dies nicht der Fall sei, und nachdem ich den nächsten Einsatz, eine Wachschicht an eben der Barrikade in den Tunneln, an der ich von Stummelzahn und dem Brückenmann gefangen genommen worden war, hinter mich gebracht hatte, bat ich den Patrouillenführer, der, wie ich inzwischen wusste, mit dem blonden Rolf befreundet war, um eine Unterredung mit Ivan. Wanda brauchte definitiv etwas zu tun, und mit ein wenig Glück würde auch sie sich ein wenig Bewegungsfreiheit im Lager erarbeiten können und unsere Fluchtpläne an einer zweiten Front vorantreiben. Bisher hatte diese Unterredung leider nicht stattgefunden. Stattdessen kam Rolf auf die nächste Patrouille mit. Mir gegenüber, auf der anderen Seite der zweispurigen Straße, die merkwürdig intakt und still im vom Schnee reflektierten Licht des Mondes dalag, erkannte ich eine Tankstelle mit angeschlossenem Fastfood-Restaurant. Drei der Zapfsäulen zeichneten sich in bizarren Winkeln wie umgestoßene Grabsteine vor dem zerbombten Gebäude ab. Den größten Schaden hatte die Burger-Klitsche genommen, die nahezu völlig in Trümmern lag. Das goldene Logo war vom Dach auf den kleinen Vorplatz gefallen. Eine ironische Erinnerung an bessere Zeiten, auch wenn ich vor dem Krieg kein besonders großer Freund von Fast Food gewesen war. Zwei weitere Zapfsäulen waren noch intakt, zumindest äußerlich, und von der letzten fehlte jede Spur. Ich markierte den Ort in meinem Gehirn, denn eventuell gab es hier noch Brennstoff zu plündern. Würde mir sicherlich Pluspunkte bei Ivan einbringen. Leicht panisch erinnerte ich mich an den Grund meines Hierseins, drehte mich einmal im Kreis. Schilder kaum lesbar. Deutsche Bibliothek, Eckenheimer Landstraße, vierspurig. Grünstreifen wild überwuchert. Dahinter Bewegung, das leise Knirschen von Füßen im Schnee. Ein großer Vogel fliegt an mir vorbei. Muss eine Eule gewesen sein. Die drei schlugen sich jenseits des Grünstreifens ins Dickicht. Was einmal ein Park gewesen sein mochte, hatte sich inzwischen in einen wahren Dschungel verwandelt. Und genau da hinein versuchten sie sich zu verdrücken. Es war mir ein leichtes, ihren Geräuschen und Fußspuren im Schnee zu folgen, wobei ich stets darauf achtete, stehen zu bleiben, wenn auch sie das taten, um mich nicht zu verraten. Durch das Dickicht und durch die alten Bäume, die umrundet werden mussten, kamen wir nur langsam voran, und ich glaubte, dass wir uns nach Osten bewegten. Nach einigen hundert Metern öffnete sich das Dickicht und die Anzahl der alten Bäume nahm schlagartig ab. Ich beobachtete, wie sie die etwas lichtere Fläche überquerten. Waren diese dunklen Flecken zwischen den geduckten Sträuchern etwa Grabsteine? Nachdem ich beobachtet hatte, wie die drei zwischen den Bäumen auf der anderen Seite der Lichtung verschwanden und das Knacken kleiner Zweige an meine Ohren drang, machte auch ich mich daran, vorsichtig die Fläche zu überqueren. Mein erster Eindruck war richtig gewesen. Es waren Grabsteine, die hier in Reih und Glied zwischen dem Gesträuch emporragten. Wir befanden uns auf einem großzügig angelegten Friedhof. Die Grabsteine als Deckung nutzend und auf jeden meiner Schritte achtend, setzte ich die Verfolgung fort. Als der Baumbewuchs wieder dichter wurde, hatte ich meine Beute aus den Augen verloren. Ich blieb stehen und lauschte, aber in den ersten Sekunden hatte ich nur meinen eigenen, angestrengten Atem in den Ohren. da ein entferntes Rascheln, das Knirschen von Schnee unter einem schweren Stiefel. Ich hatte meine Richtung wiedergefunden. Als ich die drei wieder in mein Blickfeld bekam, machten sie sich gerade daran, eine mannshohe Mauer zu übersteigen, die den Friedhof vom restlichen Frankfurt abgrenzte. Sie schienen sich jetzt etwas sicherer zu fühlen, denn ich konnte hören, dass leise geflüsterte Worte ausgetauscht wurden. Sie streiften ihre Rucksäcke und Taschen ab, lockerten die vom Tragen der Last verspannten Muskeln und atmeten einen Moment lang durch, während ich mich langsam weiter an sie heranschlich. Die Männer lehnten ihre Gewehre an die Mauer und begannen ihre Beute hinüberzuwerfen. Wurden die Taschen auf der anderen Seite etwa in Empfang genommen? Waren vielleicht sogar noch andere Menschen an der Sache beteiligt? Ich hoffte nicht. Und es deutete zunächst auch nichts darauf hin, denn nachdem alle Taschen und Rucksäcke ihren Weg über die Mauer gemacht hatten, warfen die Männer sich ihre Waffen über den Rücken und überkletterten die steinerne Barriere. Nachdem der letzte von ihnen auf der anderen Seite und damit aus meinem Blickfeld verschwunden war, setzte auch ich mich in Bewegung. Als ich die Mauer erreicht hatte, konnte ich von der anderen Seite Geräusche hören, die mich vermuten ließen, dass die drei ihre Last wieder aufnahmen und ihren Weg fortsetzen wollten. Als das Geräusch ihrer Schritte mir verriet, dass sie sich von der Mauer entfernten, wagte ich es, mich ein Stück weit nach oben zu ziehen und über den Rand zu spähen, wobei ich genau die Stelle wählte, die die drei durch ihre Kletteraktion schon vom Schnee befreit hatten. Auf der anderen Seite der Mauer befand sich der Hinterhof eines Autohauses. Rechts von mir ein rundum verglaster Schauraum, dann einige Meter Hof, und links von mir verschwanden die Männer gerade um die Ecke eines ziemlich großen Bürocontainers. Soweit ich es sehen konnte, war der ganze Komplex von den alten Kampfhandlungen weitestgehend verschont geblieben. Die Glasscheiben des Schauraumes waren allesamt noch intakt und auch Plünderer hatten hier offensichtlich noch nicht zugeschlagen. Trendige Stadtflitzer waren out heutzutage. Auch die Fahrzeuge, die auf dem Hof in Reih und Glied standen, schienen unter der dicken Schneeschicht, unter der sich ihre Silhouetten abzeichneten, noch völlig unberührt zu sein. Jetzt tat ich es meiner Beute gleich, warf mir die Armbrust auf den Rücken und überkletterte die Mauer, nicht elegant, aber dafür fast lautlos. Als ich die Ecke des Containers erreichte und um sie herum spähte, konnte ich sehen, dass sich in rechtem Winkel ein weiterer Schauraum an den Container anschloss. In dem sich auf diese Weise ergebenden Innenhof standen noch weitere Fahrzeuge, ebenfalls schneebedeckt. Geduckt und die Armbrust gespannt und im Anschlag, bewegte ich mich auf dem Pfad, den die drei im Schnee hinterlassen hatten, auf die Tür in der Ecke des L-förmigen Gebäudes zu. Ein schwacher Lichtschein drang durch die Ritzen der mit Brettern und Gerümpel verbarrikadierten Glasfront. Als ich die Tür leise geöffnet und vorsichtig hindurchgeschlüpft war, konnte ich sehen, dass alle paar Meter eine kleine Öllampe auf dem Boden stand und schwächliches Licht spendete. Ich verfolgte aufs Äußerste angespannt diese Lichtspur nach links, und als ich die drei wieder in den Blick bekam, schrak ich zurück. Sie hatten ihre Lasten abgelegt und mitten in dem ehemaligen Büro, dessen Tische, Kopierer und Computer an der Außenwand zu einem lieblosen Gerümpelhaufen zusammengeschoben worden waren und einer Mischung aus improvisiertem Matratzenlager und Vorratsraum Platz gemacht hatten. Einer der Männer, derjenige, der vorausgegangen war, kniete an einer der Liegestätten und schien leise mit der Gestalt zu sprechen, die sich dort unter einem Berg von Kissen und Decken begraben zu befinden schien. Die anderen beiden begannen ihre Beute auszupacken und einiges davon, nach dem, was ich in dem schummerigen Licht erkennen konnte, handelte es sich hauptsächlich um Wasserflaschen und Konserven in Armeslänge, um die Lagerstatt zu drapieren. Ich hatte Glück gehabt, dass keiner von ihnen in dem Moment in meine Richtung gesehen hatte, als ich im Türrahmen erschienen war, und glitt in den Schatten, den ein hochkant aufgestellter Bürotisch spendete. Offensichtlich kümmerten sich die drei hier um jemanden, der auf irgendeine Weise hilflos sein musste. Ob alt, krank oder verletzt, konnte ich nicht sagen. Leise legte ich meine Armbrust auf den Boden, um mit der doch recht sperrigen Waffe nirgends anzustoßen und so ein Geräusch zu verursachen. Dann beugte ich mich wieder vor und spähte aus meinem Versteck. Das Auspacken der Beute war beendet. Nun saßen zwei der Männer, einer rechts und einer links am Krankenlager und sprachen leise murmelnd mit der hilflosen Kreatur. Der dritte hatte seine Winterjacke abgelegt und schickte sich an etwas, das wohl eine Art Nachtgeschirr sein musste, mit lang ausgestreckten Armen in Richtung mehrerer Türen zu tragen, die sich an der Rückwand des Büroraumes befanden. Ich ließ meinen Blick einmal mehr wandern und versuchte, den Raum zur Gänze zu erfassen. Die Gewehre der Männer lehnten an der linken Wand, aber ich vermutete, dass die beiden am Krankenlager es ihrem Hygienebeauftragten gleichgetan hatten und wie er noch eine zusätzliche Pistole am Gürtel trugen. Was hatten die Männer eigentlich gestohlen? Ich sah diverse Konservendosen und eingeschweißte kulinarische Relikte einer vergangenen Zeit, die ich sofort erkannte, waren sie doch schon so lange Zeit Teil des Alltags eines jeden von uns gewesen, und auch nach dem Krieg stellten sie noch den Hauptbestandteil der Ernährung dar. Zum Glück oder Chemie sei Dank konnte man das meiste davon auch noch essen, nachdem das Haltbarkeitsdatum schon längst überschritten war. Was war da noch? Warme Kleidung, noch mehr Decken, die mit Sicherheit für den Pflegling gedacht waren, etwas Werkzeug, Batterien, auch welche für Autos, ein paar Literflaschen, die mit irgendetwas befüllt waren. Vermutlich war Öl darin, damit die Lampen betrieben werden konnten. Ich war mir sicher, dass die drei hier ihren Abschied von Iwans Regime nehmen wollten. Aber warum gingen sie dann nicht einfach? Nun, vermutlich, weil sie den oder die Kranke, so genau konnte ich das wegen dem schlechten Licht und der Vielzahl von Decken, unter denen sich die Gestalt befand, nicht sagen, nicht stark genug für eine solche Reise war. Oder weil sie einfach noch nicht wussten, wohin die Reise denn gehen sollte. Ich selbst befand mich in einem Dilemma. Die drei Männer beim Iwan anzuschwärzen, würde mich ein gutes Stück voranbringen, was sein Vertrauen in mich anging. Aber auf der anderen Seite konnte ich es den Dreien auch nicht verübeln, dass sie sich seinen Methoden nicht länger beugen wollten. Und dass sie hier jemanden umsorgten, machte sie mir umso sympathischer. Sollte ich dem Ivan erzählen, dass ich die drei Männer im nächtlichen Dickicht verloren hätte, auf meiner ersten Mission gleich versagt, würde er mir eine weitere Chance geben? Würde Wanda mein Versagen ausbaden müssen, wie er es angedroht hatte? Gerade als ich meinen Kopf aus der Spähposition zurückziehen und hinter dem Tisch verborgen weiter nachdenken wollte, ertönte ein heiseres Flüstern. »Da ist einer!« Wenige Sekunden lang Geraschel von Kleidung, unterdrücktes Fluchen, das Trappeln von Stiefeln. Und dann schlugen vom in dem geschlossenen Raum unmenschlich lauten Krachen der Schüsse begleitet die ersten Kugeln in die Tischplatte ein. Während mir Holzsplitter um die Ohren flogen, griff ich nach meiner Armbrust. »Aufhören«, rief ich. Aber sie hörten mich nicht.